anders als die meisten Musiker der legendären Hippie-Zeit sind sie nicht untergegangen. Ganz im Gegenteil. 1990 sind sie populärer denn je. In den USA zumindest stürmen ihre Fans, Deadheads, zu Tausenden die Konzerthallen. Und die sind noch ein bisschen größer als die Halle, in der ich hier sitze. Mit den Deads verbindet sich aber nicht nur die intellektuelle West Coast-Musik der 60er Jahre. Für ihre Fans sind sie noch viel mehr. Eine Philosophie, ein Kult, ein Lebensgefühl und nicht zuletzt eine soziale Institution. Die 90er? Einfach nur die 60er auf den Kopf gestellt? Trucking, got my chips cashed in. Keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep trucking. You're here. We're a bunch of hippies selling stickers, I guess. Ein Vierteljahrhundert Grateful Dead. Janis Joplin ist tot, Jefferson Airplane nennen sich heute Starship und bauen auf Mainstream Rock'n'Roll. Viele der Stars, die während der Hippie-Zeit an der Westküste der USA groß wurden, sind ganz einfach von der Szene verschwunden. Aber die Dead, wie die Grateful Dead kurz heißen, sind 1990 populärer als je zuvor. Zu ihrem 25. Geburtstag kamen 80.000 Fans, die Deadheads, aus allen Teilen der USA nach San Francisco. Vier Konzerte gaben die Dead rund um Silvester im Oakland Coliseum. It's like tearing the wall down. ACDC is playing, right? Yeah, yeah. Right, true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days, they know they gotta get going. They are a band which has continued to live up to a vision. Die Grateful Dead haben nie aufgehört, für einen Traum zu leben. Den Traum von einer Gemeinschaft, den Traum, unseren Planeten zu retten. 1967 im Golden Gate Park habe ich die Dead zum ersten Mal gesehen, nämlich beim ersten Yuming Be In. Seitdem bin ich ihr Fan. Die Grateful Dead verkörpern nicht nur die intellektuelle West Coast Music der 60er, für die Deadheads sind sie eine Philosophie, ein Kult, ein Lebensgefühl und eine soziale Institution. In Egypt. And the bulk of the audience, most of our audience was Egyptian. Ich glaube nicht, dass wir besonders amerikanisch sind. Als wir zum Beispiel in Ägypten gespielt haben und die meisten Besucher Ägypter waren, brauchte das Publikum den ersten Teil unseres Konzerts, um zu verstehen, was wir ausdrücken. Aber dann hat es geklickt. Am Ende gab es keinen Unterschied zu den Konzerten in den USA. Unsere Texte sind ja eine harte Nuss, die man erst knacken können muss. Wir verwenden sehr viele typisch amerikanische Ausdrücke. Aber es steckt mehr dahinter als nur Worte oder nur Musik. Zum Glück kommt das Gefühl rüber. Die Musik von Duke Ellington zum Beispiel oder die von Count Basie ist typisch amerikanisch. Fast unmöglich zu verstehen für Nicht-Amerikaner. Aber das Gefühl überträgt sich trotzdem so sehr, dass sie weltweit anerkannt sind. Fortunately, the feeling comes through. For instance, Duke Ellington, Count Basie, steeped in American idiom. So much so that it would be almost impossible to understand what they were doing, but the feeling came through so much that they were easily understood, and they were accepted and revered worldwide. Jailer, I go up, I go down. In Los Angeles wurde Mitte der 60er Jahre gesurft und an der Karriere gebastelt. Die Beach Boys sorgten für das saubere College-Boy-Image. In San Francisco lebte die kreative, aufmüpfige Kommune. Freie Form, ob Musik, Marihuana, Politik oder Liebe. Lawrence Ferlinghetti, Dichter, Maler und Mitinhaber des Citylight-Buchladens, sieht die Ursprünge der Hippie-Kultur in der Beat-Ära der 50er Jahre. Es sieht so aus, als seien die Beatniks die Steinzeit-Hippies gewesen. Sie warfen Fragen auf, die später in den 60er und 70er Jahren zentrale Themen der Hippie-Gegenkultur wurden. Okay, die Beats tranken noch Alkohol, rauchten kein Marihuana und hatten psychedelische Visionen. Aber zum Beispiel kommt das neue Umweltbewusstsein aus der Beat-Ära von Leuten wie den Schriftsteller Gary Snyder und Jack Kerouac. They drank alcohol. They didn't have much to do with dope or psychedelic visions of any kind. But that was only one thing. Then there was a whole, the first ecological consciousness that was articulated by beat writers such as Gary Snyder and Kerouac himself. Die Personen in diesen Romanen aus der Beatzeit waren doch Menschen, die wir kannten, nicht einfach abstrakte Buchgestalten. Jack Kerouac zum Beispiel nahm einen Freund zur Hauptfigur seines Schlüsselromans On the Road. Das war Neil Cassady, einer der wichtigen Leute in der San Francisco-Szene. Neil war ein unglaublicher Mensch. Er war der erste natürliche Künstler, den ich traf. Er selbst in eigener Person war die Kunst und das künstlerische Werkzeug zugleich. Er lebte ganz einfach, war sich klar, wann er gut und wann er schlecht war, wann er drauf und wann er nicht drauf war. Gleichgültig, ob er Auto fuhr oder nur redete und redete. Es passierte einfach so und immer bewusst im Augenblick, wie ein Musiker. You know, is he clicking, you know, on, is he on? And he was as aware of that as a musician is. Really had to move, that's why if you please, I am on my bend and bruise. Bertha, don't you come around here anymore. Die politische Haltung der Beats war im Kern anarchistisch. Ich meine nicht den Anarchismus, bei dem einer die selbstgebastelte Bombe mit sich herumträgt, sondern den philosophischen. Antitotalitär, freiheitsliebend. Dieser Geist entwickelte sich in den 60er immer stärker und endete im Erdbeben der Jugendrevolte. Libertarian philosophy, civil libertarianism, and that's what the Beats enunciated, and that became freer and freer in the 60s. The youth revolt of the 60s, the youth quake of the 60s. Ferlinghetti brachte die Ideen vom neuen, spontanen Leben auch unter die Leute mit Buchladen und Verlag. Er veröffentlichte zum Beispiel zuerst den Gedichtband How des Beat-Poeten Allen Ginsberg. Ginsberg hatte mir das vorläufige Manuskript schon vor seiner berühmten Lesung in der Six-Galerie hier in San Francisco zugesandt. Nach der Lesung habe ich ihm noch nachts ein Telegramm geschickt. Ich grüße dich am Beginn einer großen Karriere. Das ist ein berühmter Gruß von Emerson an den Schriftsteller Walt Whitman, nachdem Emerson das Manuskript zu Leaves of Grass gelesen hatte. Ich habe noch hinzugefügt, wann bekomme ich das fertige Manuskript? Und ich sende ihm ein Telegramm, das sagte, ich greet you at the beginning of a great career. That was a famous Emersonian phrase. And I said, when do I get the final manuscript? Allen Ginsbergs Buch wurde übrigens zuerst als obszön verboten, später aber von einem Gericht in San Francisco freigegeben. Die meisten Beatniks, vor allem die Literaten, lebten in North Beach um den Citylight-Buchladen, das Café Vesuvio und die Columbus Avenue, die heute mit Pornoläden gepflastert ist, oder die Grand Street. Die Hippies ließen sich im Haight-Ashbury-Distrikt nahe Golden Gate Park nieder. Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company, Quicksilver Messenger oder Jefferson Airplane. Und sie bildeten in der Anfangszeit eine Art große Musikkommune, in der man beim anderen aus- und eingehen konnte und zusammen Musik machte. Janis Joplin wohnt in der Lion Street, das nahe Haus 710 Ashbury Street, zu dem die Deadheads heute vor dem Konzert pilgern, bezog die Grateful Dead-Familie 1967. Jedes Konzert der Dead ist einfach anders. Die Energie ist unglaublich. Ich habe schon viele Bands gesehen. Die spielen immer nur die gleichen Lieder genau gleich. Bei den Deads sind selbst die gleichen Songs an zwei aufeinanderfolgenden Abenden unterschiedlich. Man muss sich nur vorstellen, dass Musik für Menschen sehr viel mehr bedeuten kann als nur ein Musikstück, das einfach so ist oder so. Für uns als Musiker kommt dazu, dass wir nicht jede Nacht das Gleiche spielen wollen. Ja, nicht nur nicht wollen, sondern nicht können. Was wir aber können, ist, uns ernsthaft zu bemühen, unsere Musik so an ein Publikum weiterzugeben, wie wir sie im jeweiligen Moment empfinden, wo immer das auch hinführt. Der große Spaß für uns ist die Inspiration. You know, no matter what it is or how it's going or what direction it's going to take, and for us that the most fun is for it to be different every night. It's a matter of inspiration. You know, somebody says, "Yeah, you know, it'd be great right now. Would be to go to tune this." So they'll just start playing it. You know, and it'll be. Einer sagt, "Hey, das wäre doch toll, eben jetzt den oder den Song zu spielen." Ein anderer sagt, "Großartig, und wir fangen einfach an." Wir haben ja kein festes Programm und manchmal klappt es auch nicht, weil einer zu singen beginnt und die anderen es nicht mitbekommen bzw. nicht folgen. Was aber zählt, ist die Haltung, das Risiko in Kauf zu nehmen, sich zu sagen, okay, diese Musik gehört zu dieser Nacht, nicht zur letzten, zu überhaupt keiner anderen. Wir spielen für die Leute, die jetzt gerade da sind. Was wir machen, ist nicht der übliche Rock'n'Roll, auch kein Pop. Es ist nicht zuzuordnen, es geht auch nicht ums Plattenverkaufen. Was hier und jetzt passiert, ist alleine wichtig. Wer das einmal erfährt, sieht, dass Dinge im Leben so spontan ablaufen können. Wir liegen nicht im Wettbewerb mit dem Rest der Musikwelt. Wenn wir spielen, wollen wir das feiern, den Bogen so weit wie möglich spannen. It's not, we're not in competition with the rest of the music world, or, you know what I mean? It's one of those things, as long as we're doing this, let's celebrate, let's take it as far as we can, you know? I said, now, doctor, Mr. M.B., doctor, what can you tell me, doctor, what's in me, doctor, oh, he said, yeah. Als alles begann, Mitte der 60er Jahre, die Hippie-Zeit, da spielten sie noch zusammen, die Noch-Nicht-Stars und die Fast-Schon-Stars. Man war sich musikalisch sehr, sehr nahe. In den alten Tagen gab es keine Hierarchie. Niemand von uns war wirklich gut, wirklich erfolgreich. Wir standen auf der gleichen Stufe. Die meisten kannten sich noch aus den Folk-Cafés. Der Rock'n'Roll war jung und wir kannten alle die gleichen Songs. Das war wie zu der Zeit, als Gutenberg die Druckerpresse erfunden hat. Der hat nur 50 Bücher hergestellt. Wer also damals lebte und nicht Analphabet war, konnte alle Bücher dieser Welt kennen. It's comparable to being around when Gutenberg, you know, I mean, it only published 50 books, you know. I mean, if you were around then and you were literate, you could have read all of the books that were in existence. I said, now, doctor, Mr. M.B., doctor, what can you tell me, doctor, what's in me, doctor? Am Rande des Haight-Ashbury-Viertels beginnt auch der Golden Gate Park, die Stätte der Human Be-Ins, der Happenings in den 60s. Peter Aubin, Bassist bei Big Brother and the Holding Company, der frühen Band von Janis Joplin, erinnert sich. Wir haben in den 60ern viele Musiker Freikonzerte gegeben. Kein Eintritt bei Jefferson Airplane und Grateful Dead. Aber auch die, die herkamen, um in den wichtigen Konzerthallen aufzutreten, wie dem Avalon's Ballroom oder dem Fillmore, kamen zu den gratis Happenings. Jimi Hendrix hatten wir und Can't Heat. At that particular time, the energy was high because the vibration was high. The feeling was high for love and music. Hold on. Another good place to, Hier konnte man gut einen Trip einwerfen oder einen Joint rauchen, einfach entspannen. Ich erinnere mich noch, wie eine Lady sich auf einmal versucht auszuziehen. Ich hatte das noch nie vorher gesehen, so in der Öffentlichkeit. Wir sind hingerannt und haben versucht, ihr die Kleidungsstücke wieder anzuziehen, weil wir dachten, jetzt kommt gleich die Polizei und verhaftet uns. Hier haben wir auch mit Janis Joplin gespielt. Mann, sie war so gefühlsgeladen. Janis hatte so viel Seele in der Stimme, obwohl sie keine Soul-Sängerin war, nicht aus der Gospelschule und vom Rhythm and Blues kam. Oder versuchte Aretha Franklin nachzuahmen. Sie war einfach sie. Auf der Bühne war sie wie ein Gewitter. That came out, a rawness, a raw quality that came out when she was on stage. Janis Joplin was the queen during the time. She was the queen. And my favorite is Cheap Thrill. Sogar einen eigenen Psychedelic-Shop gibt es seit 1967 schon in San Francisco, direkt in Market Street, dem Geschäftszentrum der Stadt. T-Shirts, Bücher, Postkarten, Poster, alles, was der 60s-Fan und Hippie so braucht. Natürlich kommt auch der Deadhead nicht zu kurz. Aber nicht nur die Lebensauffassung und die Musik waren anders, auch die Optik. Kelly, Griffin oder Maus hießen die Zeichner und Maler, die die neue Hippie-Pop-Comic-Art prägten. Zur Beatzeit in den 50ern schien alles um uns herum grau und mittelmäßig. Nicht viel Lebensfreude, eher tot. In den 60ern explodierten dann die Farben. Der Grund lag wohl in der Revolte gegen die Unterdrückung in den 50ern. Wahrscheinlich so wie die osteuropäischen Länder im Augenblick explodieren. Exploded, probably because of the repression of the 50s. Probably like Eastern countries are going to start, the Eastern Bloc countries are going to just going to start exploding. In 67, they brought out their first record. 1967 veröffentlichten die Dead ihre erste Platte und fragten Kelly und mich, ob wir nicht ihr erstes Plattencover machen wollten. Damit begann eine lange Beziehung. Wir haben, ja, so ungefähr 8 bis 10 Cover und unzählige Poster gemacht. In einem gewissen Sinn stammt das ganze grafische Bild der Band von uns. A lot of everything. And in a way kind of designed their whole graphic image. Von Stanley Maus stammen auch die Zeichnungen zum offiziellen Grateful Dead Buch, das jetzt zum 25. Geburtstag der Band als Familienfotoalbum erschien. Auch aus der Dead-Familie kommt Geraldine Lee Brandelius, die Autorin und Archivarin der Fotos. Es war beängstigend. Die Dead sind ja uralte Freunde von mir. 10 Jahre habe ich mit Mickey Hart, dem Schlagzeuger der Band, gearbeitet und eine ganze Reihe von Jahren mit ihm als Freundin gelebt. Mickey und ich sind Seite für Seite des Buches durchgegangen. Er war sehr nervös, konnte sich nur schwer ausmalen, was ich denn nun alles über mein Leben mit den Dead schreiben würde. Aber über mein Leben hatte ich gar nicht viel zu erzählen. Ich wollte mehr über die Familie reden, die Leute und die Szene. Für die Band ist der Erfolg genauso schwer zu verstehen wie für den Rest der Welt. Gepflegt haben sie ihn jedenfalls nicht.